You know, he has a long history of struggle in the Black Liberation Movement. I think that Mumia needs to be free, but I also think that all of the other political prisoners that are hidden away from the masses of people in this country need to know that they exist. There are people that fought for our rights to have all the things that people are crying about now, housing, jobs, health care, and so they need not to be on lockdown, so Mumia needs to be free now. And he supported all the struggle within the U.S. is dealing with homeless, police brutality, is dealing with literature and culture. And it has been an education to our community, and I'm against the death penalty. So if we can elect an African-American president, we certainly can free an innocent African-American whose only crime is speaking truth to power. And now's the time. If you've forgotten about Mumia, that's why we're talking to you. We want to remind you, he's still there. And it's not just an individual. Mumia represents all of us, all of our sisters and brothers who are languishing on death row, and all of the tens of thousands of people of color who are imprisoned unjustly. He speaks for all of them. He's their voice. He's their face. We free Mumia, then we really move a mountain. Let's do it. Let's do it. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Wir wollten kurz Mumia Abu-Jamal vorstellen. Wir wollen dann mal auf seine journalistische Arbeit zu sprechen kommen und auf die Masseninhaftierung in den USA und die Gefängnisindustrie, die sich da seit eigentlich den 70er Jahren gebildet hat. Um dann abschließend ein paar Texte von ihm vorzutragen, die in einem unlängst erschienenen Textsammlung sind, auch zum Thema. Um euch nochmal vielleicht so ein bisschen vor Augen zu führen, was er so macht als Journalist aus dem Gefängnis heraus, auch gerade zum Thema Gefängnis. Ich würde anfangen mit dem Part, wer ist Mumia Abu-Jamal? Also Mumia ist afroamerikanischer Gefangener, der seit 1981 in den USA im Knast sitzt. Er ist ein Journalist und er ist schon sehr alt. Mumia ist heute 69 Jahre. Er ist 1954 geboren und war in seiner Jugend in den späten 60er Jahren Mitglied der Black Panther Partei. Und war auch in Philadelphia, da wo er aufgewachsen ist, ihr Pressesprecher für einige Jahre. Ich will jetzt die Black Panther Partei gar nicht so doll beleuchten, weil auch das verdient eigentlich einen eigenen Abend. Wichtig ist nur zu sagen, dass alles, was Mumia Abu-Jamal eigentlich seitdem aktivistisch oder auch journalistisch gemacht hat, eigentlich in der Tradition dieser Organisation steht. Denn er hat in allem, was er gemacht hat, immer versucht, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen. Also wenn er über Rassismus, über Polizeigewalt, über Ausbeutung, Konkurrenz, über Krieg, was ja auch ein sehr drängendes Thema in den USA zu jeder Zeit ist, weil sie ja fast immer irgendwo in einem Land im Krieg sind und viele arme Menschen ja aus diversen Gründen als GIs daran teilnehmen müssen. Also es ist ein viel präsenteres Thema als in unserer Gesellschaft. Das ändert sich jetzt gerade, aber über viele Jahrzehnte war es hier nicht so präsent. In all diesen Themen hat er immer versucht, also A, klare Analysen zu bringen in einer verständlichen Sprache, aber auch die Position der Betroffenen davon einzunehmen und eben auch Wege daraus aufzuzeigen. Das zeichnet seine Arbeit eigentlich bis heute aus und das hat er damals als Journalist nicht in irgendwelchen kleinen linken Zeitungen gemacht, sondern er hat es in sehr großen Nachrichtensendern gemacht. Also er war eigentlich überall im sogenannten Delaware County zu hören für einige Jahre im Radio. Sein größter Job war wahrscheinlich National Public Radio. Das ist ein US-weiter Nachrichtensender und er war da der Hauptverantwortliche für den Nachrichtenraum Pennsylvania. Das ist ein sehr großer Bundesstaat, ein sehr bevölkerungsreicher Bundesstaat in den USA und politisch auch sehr bedeutsam durch seine Nähe zu Washington DC, also zum Kongress. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns über den juristischen Fall Mumia Abu-Jamal unterhalten. Denn als er 1981 niedergeschossen wurde von der Polizei und verhaftet wurde und sie ihm dann einen Mord an eben dem Polizisten angehangen haben, der ihn zuvor niedergeschossen hat. Es gibt viele Analysen, dass das ein politischer Schauprozess war und da komme ich gleich auch noch etwas detaillierter darauf zu sprechen. Aber die Frage ist ja immer, warum? Warum war das Interesse dran, an ihm so ein Exempel zu statuieren? Das war natürlich zum einen, weil er ein ehemaliger Black Panther ist. Und die Black Panther Partei mit äußerster Brutalität in den USA bekämpft wurde und er einer der wenigen Black Panthers war, die danach eigentlich erst eine Medienkarriere gemacht haben. Zum anderen aber auch, weil er konkret in Philadelphia, wo sich das alles zugetragen hat, durch seine Berichterstattung andere Journalistinnen und Journalisten ermutigt hat, es ähnlich zu machen. Er war zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, Vorsitzender der Afroamerikanischen Journalistenvereinigung. Er hatte kurz vor seiner Verhaftung über einen Fall gegen die Move 9 berichtet, eine politische Gruppe, die damals zu horrenden 100 Jahren Haft verurteilt wurden, 9 Mitglieder. Und er hat den Richter, der die verurteilt hat, in einer Live-Sendung gefragt: Ich habe mir das gesamte Verfahren angeschaut als Journalist. Ich habe nicht verstanden, wie sie herausgefunden haben, dass diese 9 Beschuldigten mit einer kaputten Flinte, die nicht schießen kann, und einer Kugel, die nicht abgefeuert wurde, einen Polizisten erschossen haben. Vielleicht können Sie mir und meinen Hörern das nochmal erklären, wie sie das herausgefunden haben. Und der Richter hat dann wirklich wortwörtlich gesagt: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer den Polizisten erschossen hat. Ich weiß nur, dass Move sich im Verfahren widersetzt haben, dass sie meine Autorität nicht anerkannt haben, dass sie gesagt haben, sie sind eine revolutionäre Familie und ich hätte kein Recht, über sie zu richten. Ich habe sie wie eine Familie verurteilt. Mumia Abu-Jamal hat dann gesagt: Vielen Dank für diese Erklärung. Es gab einen US-weiten Aufschrei und dieser Richter hat sein Amt verloren. Justiz als auch die Polizei, die er immer wieder herausgefordert hat, waren extrem wütend auf ihn. Wenn da zum Beispiel Pressekonferenzen waren, weil die Polizei einen afroamerikanischen Jugendlichen erschossen hat. Das passierte so 4-5 Mal die Woche in Philadelphia zu der Zeit, als er als Journalist gearbeitet hat. Dann hat er gesagt: Okay, Sie haben einem unbewaffneten Jugendlichen aus 25 Meter an den Rücken geschossen. Wie genau war jetzt die Notwehrsituation? Können Sie mir das bitte nochmal erklären? Solche Fragen hat er halt gestellt, was andere Journalisten sich nie getraut haben. Also wir haben Freunde von ihm kennengelernt, auch Journalisten, die damals sagten, es war so eine repressive und rassistische Stimmung in Philadelphia zu der Zeit. Kein anderer Journalist hat sich getraut, solche Fragen an die Polizei zu richten. Mumia hat sich das halt getraut und hat das in großen Medien gebracht. Das erklärt vielleicht den Willen, ihn so hart anzugehen und ihn in Todestrakt zu bringen. Das war ursprünglich eine lokale Geschichte in Philadelphia. Das ist eine ganz alltägliche politische Repressalie, ganz alltäglicher Polizei, Rassismus und Gewalt. Aber sie haben da die Chance gesehen, als sie ihn am 9. Dezember 1981 in die Finger kriegten, ein für alle Mal mit ihrem in den Medien härtesten Widersacher aufzuräumen. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie all das getan haben, was sie später dann oder bis heute eigentlich fortgesetzt gegen ihn unternehmen. Da möchte ich jetzt ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Sein Fall, der füllt inzwischen Bücherregale. Also allein bei mir nimmt er ungefähr 1,5 Meter ein an Veröffentlichungen, was es über seinen Fall gibt, so, ne? Ich denke aber nicht, dass ich alles da gelesen habe, was dazu veröffentlicht wurde. Es ist wirklich die einhellige Meinung, also jetzt nicht nur von linken, kritischen Beobachterinnen, sondern auch von ganz vielen Bürgerlichen, dass es ein politischer Schauprozess war, dass die Mindeststandards, also Amnesty International, das sogenannte Mindeststandards zur Durchführung fairer Verfahren nicht gegeben waren und dass ein Verfahren durchzogen war von politischen Interessen, so hat es Amnesty formuliert. Also das ist nicht nur eine Kritik, die von der politischen Linken kommt, sondern die eigentlich in den 90er Jahren und auch frühen 2000ern sehr breit geteilt war, dass das ein politisches Verfahren war. Zweimal, 1995 und 1999, ist es einer internationalen Bewegung eigentlich durch Massenproteste gelungen, die angesetzten Hinrichtungen zu verhindern. Also sie wollten ihn wirklich hinrichten in den Jahren. Und von 2008 bis 2011 hat es nochmal auch international, allerdings nicht mehr mit der Massenbeteiligung, nochmal eine Kampagne gegeben, nach der US Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, endgültig entschieden hat, dass sie seine Todesstrafe gegen ihn aussetzen. Sie haben damals anerkannt, dass das ein Bruch seiner verfassungsmäßigen Rechte war, wie dieses Todesurteil zustande gekommen ist, dass das keinen rechtsstaatlichen Standards genügt, haben dann aber nicht, was wir alle gehofft hatten, das Verfahren neu aufgerollt oder ihn einfach freigelassen, das hätten sie auch tun können, sondern sie haben ihn in Anführungsstrichen begnadigt zu lebenslanger Haft, was ist natürlich ein Hohn, ne? Aber und das ist der juristische Punkt, an dem wir bis jetzt noch sind. Ja, 2012, seitdem gab es jetzt mehrere Anläufe, endlich mal dieses neue Verfahren für ihn zu erkämpfen, weil alles, was sie 82 in seinem Verfahren gebracht haben, alles, ist entkräftet oder als reine Erfindung entlarvt. Also es gibt eigentlich keinen Punkt mehr, der zu seiner Verurteilung geführt hat, der heute noch eine juristische Bedeutung hätte. Aber, also ich gehe jetzt nicht minutiös durch die ganzen Details, weil, wie gesagt, da gibt es auch sehr gute Dokus. Könnt ihr euch auf YouTube richtig gute Filme angucken, wo das wirklich minutiös aufgearbeitet ist. Was ganz wichtig ist dabei zu sehen, und das ist schon sprichwörtlich auch in Jura-Fakultäten in Pennsylvania inzwischen, ist die sogenannte Mumia-Ausnahme. Es gibt eine juristische Regel in Pennsylvania, dass alles, was in der Verfassung gilt, nicht für Mumia Abu-Jamal gilt. Also daran haben sich schon ganze Generationen von Jurastudentinnen inzwischen abgearbeitet. So. Und es gibt inzwischen, wie gesagt, auch einen Richter, der sich inzwischen für die Freilassung von Mumia einsetzt, weil er sagt, alles, was wir eigentlich an Standards haben, wenn es um die Todesstrafe geht oder um solche Verfahren, ist in seinem Fall nur mit Füßen getreten worden. Und das hat keinen anderen Grund als das politische Interesse, was dahinter steht. Und natürlich auch spiegelt es die Kräfte der White Supremacy wieder, dass ein afroamerikanischer Gefangener, der sich nicht einschüchtern lässt, der die ganze Zeit arbeitet, nicht nur an seinem Fall, sondern eben an der Gesamtfrage der White Supremacy und an der Gesamtfrage der Gefängnisse und des Rassismus, dass der eben so behandelt wird. Und dieser Richter setzt sich inzwischen mit der Fumia-Bewegung für seine Freilassung ein. Also wir werden im weiteren Verlauf dieses Jahres auch ein paar Veranstaltungen haben, wo der online in Deutschland reden wird. Also wir werden ihn nicht einladen wegen dem Klimawandel, finden wir, dass wir inzwischen solche Sachen vielleicht lieber online als in Präsenz machen sollten. Aber also wie gesagt, es gibt sehr breite Kritik daran, dass er kein neues Verfahren kriegt. Ich will euch mal ein Beispiel, weil das sehr aktuell ist, genauer vortragen. Das ist nämlich aus diesem Jahr. Es wurden 2018 6 Kartons mit versteckt, also Akten in der Staatsanwaltschaft gefunden und übergeben, aus denen interessante Dinge hervorgingen. Und die sind die ganzen Jahre, seit 1981, seit seiner Festnahme, nie Mumia oder seiner Verteidigung übergeben worden. Allein das ist schon ein schwerer Rechtsbruch, ne? Und die Staatsanwaltschaft muss ihre Akten teilen mit der Verteidigung. Hat sie bis 2018 nicht für nötig gehalten. Aus diesen Akten gehen verschiedene Dinge hervor. Beide Hauptbelastungszeugen waren A, nicht am Tatort. B, hat die eine Hafterleichterung gekriegt, weil sie noch 15 andere Verfahren hatte. Also alle ihre Verfahren wurden für ihre Aussage eingestellt. Und eine hat sogar angeboten bekommen, Geld zu bekommen. Das geht alles aus diesen Unterlagen hervor. Und es geht auch daraus hervor, dass der Staatsanwalt, der damals das Verfahren geleitet hat, nach rassistischen Kriterien die Jury manipuliert hat. Also in einem Jury-Auswahlverfahren Afroamerikanerin systematisch ausgeschlossen hat. Der hat sich sozusagen die Hautfarbe hinter allen Namen notiert und hat das teilweise vorher schon recherchiert. Das ist alles belegt in diesen Akten. Jeder dieser drei Punkte würde eine Neuverhandlung des Verfahrens rechtfertigen. Allein schon, dass sie die Akten vorenthalten haben, heißt eigentlich, dass nach geltender US-Rechtsprechung, dass entweder es gar keinen Fall mehr gibt und der Gefangene freizulassen ist und der Commonwealth of Philadelphia, also die Gemeinde Philadelphia, dann ein neues Verfahren gegen ihn anstrengen kann, wenn sie meinen, sie können das. Das wäre der Idealfall. Oder aber zumindest, dass das Verfahren komplett wiederholt werden muss. Genauso bei der rassistischen Einfluss auf die Jury, das ist nach US-Rechtsprechung eindeutig, das Verfahren muss wiederholt werden. Genauso bei der Frage natürlich, die beiden einzigen Hauptbelastungszeugen, die es in seinem Verfahren gab, waren nicht am Tatort, die haben Vergünstigungen dafür bekommen. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht in juristische Details gehen, das ist eigentlich offensichtlich. So, und die Richterin, die darüber jetzt zu entscheiden hatte, die hat am 31. März diesen Jahres gesagt, darüber will sie gar nicht nachreden, weil sie sieht da eine formelle Hürde. All diese Beweise hätte er in seiner ersten Revisionsantrag 1995 einbringen müssen. Dann sagen natürlich alle Leute, die den Fall beobachten, aber diese Beweise sind doch erst seit 2018 bekannt. Das interessiert sie nicht. Aus formalen Gründen lehnt sie das ab. Es gibt keine formalen Regeln. Es gibt überhaupt keine formalen Regeln, die sagen, dass solche Gründe irgendwie zeitlich eingeschränkt sind oder zu irgendwelchen Fristen eingebracht werden müssen. Sie behauptet es einfach. Und das Einzige, was Mumias Verteidigung jetzt nach geltendem Recht dort machen kann, ist, bei ihr gegen ihre Entscheidung Berufung einzulegen. Das haben sie natürlich gemacht. Aber sie soll jetzt darüber befinden, ob sie das vielleicht falsch entschieden hat. Und so funktioniert politische Repression in einem sogenannten Rechtsstaat, der keiner ist, wenn es um People of Color geht, wenn es um politische Repression geht. Ja, und damit kommen die halt durch bis heute. Mumia ist da kein Einzelfall. Ne? Es gibt, wenn ihr euch unsere Webseite anschaut, es gibt viele solche Fälle in den USA. Ein sehr bekannter ist Leonard Peltier, indigener Gefangener, der sitzt noch länger als Mumia aus ähnlichen Gründen in Haft. In dem sogenannten Land der Freien, wie es die politische Rechte in den USA so gerne nennt, gibt es wirklich Tausende von solchen Fällen. Seit den 60er und 70er Jahren, wo es halt eine sehr starke, eigentlich verdient es den Namen, revolutionäre Bewegung in den USA gab, wo die Leute nicht nur gegen den Vietnamkrieg zu Millionen auf die Straße gegangen sind, sondern wo gerade Organisationen wie die Black Panthers oder Brown Berets oder American Indian Movement halt den gesamten Status quo in Frage gestellt haben. Weil jeder Infragestellung der White Supremacy beinhaltet ja auch die Frage nach Eigentumsverhältnissen. Die ganze US-Gesellschaft und die Eigentumsverhältnisse basieren ja auf dem Ethnozid oder manche nennen es auch Völkermord der Indigenen, auf der Sklaverei. Und da gibt es ja bis heute zwar formelle Gleichstellungen per Gericht, aber gesellschaftlich sind die ja bis heute nicht erreicht, weil die Eigentumsverhältnisse ja nie angetastet und revidiert wurden. Und allen Leuten, die in den USA Trump-Wählerinnen sind, ist das klar. Das ist genauso wie hier alle eine Rechtsrolle machen, weil sie wissen, der Klimawandel wird dazu führen, dass sich große Teile der Weltbevölkerung einschränken müssen, aber wir wollen es nicht. Und in den USA ist das sehr handfest. Alle Organisationen von People of Color, die das in Frage stellen und das oder diese Auseinandersetzung so grundsätzlich aufmachen, und das haben die Black Panthers gemacht und viele andere. Und Mumia Abu-Jamal als Journalist macht das bis heute aus dem Knast heraus. Die rütteln natürlich am Status quo in einer Weise, wo viele Leute, die sich niemals aufgelehnt haben gegen ihre Ausbeutung, aber immer gern nach unten getreten haben, das weiterhin tun und da wirklich hart dagegen gehen. Also könnte ich vielleicht nachher in der Diskussion noch ein paar Beispiele bringen, wie sich das im Alltag in Philadelphia, in dieser Stadt zeigt. Das ist grotesk. Also die regen sich da dermaßen auf, wenn die irgendwo ein Free Mumia-Plakat oder irgendwas sehen. Und da geht es aber nie um ihn selber. Da geht es immer so gleich ums Ganze. So, ne? Das ist wirklich, also es ist nicht ungefährlich mit einem, jetzt hat gerade keiner eins an, aber oft reden wir mit Free Mumia-Shirts, wenn wir hier vorne sitzen. Mir haben Leute in Philadelphia gesagt, wir mögen dein T-Shirt, aber bitte zieh das nicht an, wenn du hier über die Straße gehst. Es kann lebensgefährlich sein. Und das ist die Stadt, in der ganz viel für Mumia Abu-Jamal passiert. Ne? Also das ist so zugespitzt, weil es in seinem Fall, wie in anderen politischen Repressionsfällen, gar nicht so sehr um die Details seines Falls geht, sondern für die Inhalte, für die er steht. Und wir denken uns, dass die beste Verteidigung von politischen Gefangenen ist, ihre Inhalte aufzugreifen und weiter zu verbreiten. Und Mumia hat sehr viele Inhalte, aber eins, wo er immer ganz klar war, ist die Massenhaftierung in den USA, der gefängnisindustrielle Komplex. Er war mit Angela Davis mit der Erste, der darüber überhaupt veröffentlicht hat. Angela Davis hat es aus einer sehr analytischen Haltung gemacht, eher aus seinem Alltag, weil er hat mittendrin gelebt, er lebt bis heute mittendrin. Und die beiden haben sich oft die Bälle zugespielt. Inzwischen gibt es natürlich Tausende von Menschen, die das weiter vertieft haben. Und wir wollen uns heute ein bisschen an dem Themenstrang entlanghangeln. Und deswegen würde meine Kollegin jetzt übernehmen und euch mal erzählen, was die Massenhaftierung und die Gefängnisindustrie in den USA konkret ist. De ódio e racismo.

teilnahmslos, kränklich, auf bloß 75 Kilo zusammengeschrumpft, der Körper gebeugt und verkümmert. Er sah aus wie ein alter Mann, sagte ein Zuschauer. Was hatte in nur 3 Jahren diese dramatische Veränderung bewirkt? Whitewell, kaum 40, war nicht nur Zeuge, sondern auch der Angeklagte in seinem eigenen Prozess wegen gewalttätigen Angriffs im Gefängnis, der auf Vorfälle im Rockview-Gefängnis Pennsylvania im April 1992 zurückging. Die Geschichte, die Bobby im Zeugenstand erzählte, war eine erschütternde, grauenhafte Enthüllung offizieller Barbarei und eine Widerspiegelung dessen, was täglich in den vom Staat konstruierten Schattenwelten geschieht, die man in den Vereinigten Staaten als Gefängnisse bezeichnet. Whitewell hatte im Gefängnis den Ruf eines Beschwerdeführers, also von jemandem, der ständig Beschwerden gegen Beamte einreichte, die ihre eigenen Regeln verletzten, und hatte sich so die Feindschaft der Gefängnisangestellten erworben. Am 10.04.1992 kehrte er kurz vor Mittag in Handschellen und eskortiert von 4 mit Schlagstöcken bewaffneten Wärtern vom Trainingshof zurück. Er wurde wiederholt durchsucht und nach der 4. Durchsuchung forderte er vollkommen zu Recht eine Erklärung für das wiederholte Filzen. Er wurde angewiesen, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen, und als er das tat, wurde er auf den Hinterkopf und den Nacken geschlagen. Nigger genannt und angeherrscht, kümmere dich verdammt nochmal um deinen eigenen Dreck. Ein Wärter griff sich einen Schlagstock, benutzte die Spitze wie ein Schwert und rammte Whitewell damit wiederholt mit aller Gewalt in den Bauch, was den gefesselten Gefangenen komplett die Luft nahm. Nachdem er in seine Zelle zurückgekehrt war, knallte der Wärter mit voller Absicht die Tür der Zelle auf ihn. Whitewell schaffte es gerade noch bis zur Kloschüssel, um sich zu übergeben, und später waren sein Stuhl und sein Urin voller Blut. Kurz darauf wurde er zur psychiatrischen Beobachtungseinheit des Gefängnisses gebracht, einer gänzlich leeren Deathwatch-Zelle, Klammern Zelle für Selbstmordgefährdete, auch Stripzelle genannt, in der es nichts gibt, keine Toilette, nur ein Loch im Boden und kein Laken, nichts außer einer urindurchtränkten Matratze. Es dauerte bis zum 13.04., bis er einen Arzt sah, der ihm lediglich eine Flüssigkeit verschrieb, aber Bobby hatte bis heute Probleme, die Nahrung bei sich zu behalten. Am 21.04. wurde er auf Anordnung der Gefängnisverwaltung trotz seiner Bitten und seiner höchst berechtigten Angst vor Racheakten aus der Beobachtungszelle zurück in die Disziplinarabteilung verlegt, wo der Angriff auf ihn stattgefunden hatte. Seine Bitten fielen auf taube Ohren und seine kurze Rückkehr dorthin bestand daraus, buchstäblich in eine Zelle ohne funktionierendes Licht geworfen, von etwa einem Dutzend Wärter erneut geschlagen zu werden, die ihm die Brille vom Gesicht boxten, ihm die Arme verdrehten, ihn würgten und ihn prügelten, bis er, wie er dem Gericht berichtete, überall am Kopf Schläge und Schmerzen spürte. Als er auf die Stahlbank niederfiel, rissen sie ihm gewaltsam die Beine auseinander und verdrehten sie mit sadistischer Grausamkeit, bis er halb wahnsinnig vor Schmerz schrie: Warum brecht er sie mir nicht einfach ab? Dann lag er mehr als 5 Stunden lang verdreht, in Handschellen und mit einem Ledergeschirr gefesselt, ohne medizinische Behandlung, in einer Lache aus Erbrochenem, mit Schmerzen und voller Angst, bevor er wieder in die leere Deathwatch-Zelle gebracht wurde. Anfang September 1992 fand sein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen anderen zu lebenslänglicher Haft verurteilten Gefangenen statt. Die Jury des Prozessgerichts befand Bobby für nicht schuldig und sprach ihn in allen Anklagepunkten frei. Ein Prozessbeobachter sagte, Whitewell habe bei der Verlesung des Urteils nicht einmal gelächelt. Sein Geist war wahrscheinlich vollkommen mit dem Bild seiner Folterer beschäftigt, den gut bezahlten Beamten, die ihm alles bis auf das nackte Leben gestohlen hatten und gegen die nie auch nur Anklage erhoben wurde. Entschuldigung, ein Ding habe ich gerade vergessen. Das ist natürlich sehr drastisch, der soziale Krieg von oben nach unten, wie er sich in Gefängnissen abspielt. Ne? Also es sind drastische Beispiele, die ihr hört. Das hätte ich eigentlich vorher sagen müssen, dass das halt harte Texte sind. Aber das ist das, wenn Mumia die Gefängnisindustrie und das den Alltag im Knast beschreibt, umschreibt er es nicht. Er zeigt es so, wie wir es in den Medien niemals hören. Aber wie es halt alle Leute, die im Knast sind, kennen und erlebt haben. Ich mache weiter mit einem mit einer Geschichte, die am 14.10.2015 erschienen ist. Auch hier wieder eine Triggerwarnung. Es geht nicht nur um Gewalt, es geht auch um Vergewaltigung. Abzeichen des Rassismus. Während sich die erste Phase des Prozesses gegen den Polizeibeamten Daniel Holzklau dem Ende nähert, muss man Bilanz ziehen, was dieses Verfahren und der Mangel an medialer Berichterstattung darüber bedeuten. Holzklau, ein 28-jähriger, weißer Polizist aus Oklahoma, wurde kürzlich in 18 Anklagepunkten von sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Sodomie und ähnlichen Delikten im Rahmen der Verfolgung und Vergewaltigung von 13 schwarzen Frauen und Teenagern verurteilt. Eine Jury in Oklahoma sprach die Empfehlung aus, den Mann zu 260 Jahren Haft zu verurteilen. Doch wenn man nicht eigens darauf geachtet hätte, dann hätte man das verpasst. Ein Serienvergewaltiger von 13 Frauen und Teenagern. Wann ist das denn keine Story? Ganz einfach dann nicht, wenn die 13 Betroffenen schwarz sind. Nur ein einziger TV-Kabelkanal, der von dem früheren CNN-Journalisten Roland Martin dort moderierte, in schwarzem Besitz befindliche Nachrichtensender TV One, berichtete über den Fall und nutzte dabei Internetberichte von Leuten, die im Gerichtssaal waren. Niemand sonst. Kein einziges Medium. Holzklau nutzte seine Uniform, sein Polizeiabzeichen und seine geladene Waffe, um mehr als ein Dutzend Frauen anzuhalten, zu bedrohen und zu vergewaltigen. Manchmal in seinem Streifenwagen, manchmal auf der Veranda der Opfer. Und dann wundert man sich, warum die Menschen der schwarzen Community den Cops nicht trauen. Es waren DNA- und GPS-Beweise nötig, um diesen Verbrecher zu enttarnen. Aber wie konnte jemand überhaupt auf so etwas Abartiges kommen? Die Antwort ist einfach. Die meisten Opfer waren schwarze Frauen aus Communities mit geringem Einkommen. Einige waren beschuldigt worden, Sexarbeiterinnen zu sein, andere waren wegen Drogendelikten angeklagt. Mit anderen Worten, es waren die verletzlichsten Menschen, die am wenigsten eine Stimme hatten. Dieser Polizist pickte sich sorgfältig genau heraus, von denen er wusste, dass sie keine gesellschaftliche Macht und wenig Möglichkeiten zum Widerstand hatten. Und das Schweigen der Medien verstärkte sein Narrativ, indem es den menschlichen Wert dieser amerikanischen Frauen schmälerte und herabsetzte. Wenn sie über diese Verbrechen berichtet und die Würde der Opfer geachtet hätten, dann hätten sie landesweit ein grelles Schlaglicht auf die Kultur der Autorität und der Straflosigkeit der Polizei in den USA geworfen. Aber sie haben sich entschieden, das nicht zu tun. Wie ein Polizist an einem Tatort sagten sie letztlich: Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Bild in den Straßen, 25.05.2014. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe bewaffneter Männer stürmt einen Laden, raubt 100.000 Dollar und das gesamte Wechselgeld, belästigt eine Frau sexuell und stiehlt dann auch noch das Essbare, bevor sie wieder verschwinden. Wie würden Sie diese Leute nennen? Wie würden die Nachrichtenmedien sie nennen? Vor ein paar Jahren stürmten junge Leute in Geschäfte in Philadelphia, drangen dort in großen Gruppen ein, rissen Kleider und Schuhe an sich und flohen in dem entstandenen riesigen Durcheinander. Die Medien nannten sie Flashmobs und öffentliche Kommentare denunzierten sie als Tiere, Wilde und Kriminelle. Politiker beeilten sich, sie zu verdammen und versprachen eine zügige und drakonische Ahndung derart unakzeptablen Verhaltens. Als einige der jungen Leute kurz darauf verhaftet wurden, bedachten Richter sie mit großer Verachtung und hohen Gefängnisstrafen. Erinnern Sie sich an eingangs erwähnte Gruppe? Das waren städtische Polizisten von der Drogeneinheit. Sie nahmen sich örtliche kleine Läden vor, zerschnitten die Leitung der Sicherheitskameras, bevor sie die Ladeninhaber ausraubten. Wie wurden sie von den Politikern, der Staatsanwaltschaft und der Presse genannt? Polizeibeamte. Diese Ereignisse liegen ein paar Jahre zurück. Raten Sie mal, was nach jahrelangen Ermittlungen geschah. Richtig, nicht viel. Sicher, ein paar der Täter, Polizisten, wurden entlassen. Aber es gab keine Anklage gegen sie. Und ohne Anklage werden einige, vermutlich sogar alle, ihre Jobs zurückbekommen. Mit nachträglichen Lohnzahlungen ist ja nichts passiert. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. In New York gibt es einige Namen, an die wir uns schmerzhaft erinnern. Wimberley Graham, Amadou Diallo, Sean Bell und so weiter. Unrecht auf Unrecht auf Unrecht. Und die Politiker, besonders schwarze Politiker, sind stumm wie Mäuschen. Das ist kein Versehen und es ist kein bloßer Zufall. Das ist institutionell, das ist systematisch und es geht tiefer, als wir ahnen. Vor über einer Generation, als die Polizei das Haus der Mitglieder von MOVE in Philadelphia bombardierte, schufen sie damit einen Präzedenzfall. Es war der Präzedenzfall der Straffreiheit. Ein kristallklares Beispiel von Staatsterrorismus. Die Gewalt und die Straflosigkeit haben sich wie Krebs ausgebreitet. Und sie betreffen jede braune und schwarze Community im ganzen Land. Und als die Menschen zu dem Gemetzel, das die Polizei an schwarzen Familien im Viertel von MOVE anrichteten, schwiegen, gaben sie grünes Licht für die offene Fortsetzung derartiger Gewalt. Die Welle der gewalttätigen Repression, die sich seither ausgebreitet hat und die in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist, ist noch immer dabei, das Leben schwarzer Familien und Communities unter sich zu begraben. Wir müssen uns zusammenschließen, um eine Bewegung aufzubauen, die diese Polizeigewalt und den gefängnisindustriellen Komplex, der die Communities of Color kriminalisiert, zu beenden. Und zwar für immer. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Hinter Gittern seit 1981, aufgrund von drei Zeugen, die dich sammeln, Nachtsicht. Ach, ich weiß, der Fall ist ungeklärt. Was ich weiß, Staaten töten uns in Grund verkehrt. Unversehrt bleibt wer in Zeiten vom Krieg. Konsumier wahre Welt, lebende Leichen haben sie lieb. Dein Staat vergibt dir alles, es sei denn du stellst ihnen in Frage, schau, was sie mit Freiheit tun. 1985, Philadelphia, ein Hubschrauber, eine Bombe, ja, da fällt sie, ja. Die Polizei ist lange Hand der Stadt, kanzelt ab, ich hab ihre Angst so satt. Sieh, wie krank sie macht, nicht nur in der Sea, I green, tret auf mean, sieh, wie sie am Tod verdient. Free Mumias, Diana Kiss, black and green, nur der Solidarität hat dieser Track zu dienen. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Wir senden Grüße in das Haus der Pein. Helft uns mit, die Wut rauszuschreien, laut zu sein, like a bird in the tree. Free Mumia, the prisoners must be free. Angst schafft Macht und Macht schafft Angst, das ist die grundlegende Aussage in Abu Jamals Lebenskampf. Wer daran glaubt, die Zeit des Hasses sei vorbei, der sieht die schöne, heile Welt mit einem Auge, aber nicht mit zwei. Ich studiere Geschichte mit weinenden Augen, sehe Vergangenes wiederkehren, nur in neuen Formen. Sind Uri Jalloh und Mumia die Letzten? Ich glaube nicht. Denke an Martin Luther King und an Malcolm X. Ich habe Zweifel und ich meine, die Welt versteht seit Ewigkeiten, wie man unterdrückt und hält. Mit Repression, falschen Informationen, die Köpfe der Gegenbewegung in Isolation. Das sind die Methoden, um nur wenige zu nennen. Wir sind gewohnt, sind erzogen und verbogen durch Institutionen. Dagegen nichts mehr zu sagen, um mit diesem Strom zu fließen. Ich kann euch nur sagen, meine Sprache lasse ich mir nicht verbieten. Die ganze Erde ist bedeckt. Es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt leider über diesen wunderbaren Track hinüber quatschen. Ihr könnt ihn übrigens hören auf einem Solidaritätssampler der Roten Hilfe. Der ist schon von 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Damals war Mumia Abu-Jamal 28 Jahre in Haft. Heute sind es über 42. Und dieser Sampler heißt Rage Against the Death Machine. Damals war Mumia Abu-Jamal noch von der Todesstrafe bedroht. Ich denke mal, dass der Literaturvertrieb der Roten Hilfe den nach wie vor vertreibt. Ein wirklich interessanter Sampler mit sehr unterschiedlichen Beiträgen aus der ganzen Welt in Solidarität mit Mumia Abu-Jamal. Die Sendung ist jetzt so gut wie zu Ende. Bleibt dran in den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt, dann geht auf radioaktivberlin.nostate.net. Das ist der Blog unserer Sendung. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. In wenigen Stunden ist diese Sendung dort zu finden. Natürlich auch viele andere Sendungen, die wir davor gemacht haben. Ihr könnt das gerne verlinken, an Freundinnen und Freunde schicken oder in den Netzwerken, den sozialen Netzwerken eures Vertrauens weiter verbreiten. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal und das wird in dieser Sendung so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann.